Mein Rap ist hart, das ist Psych Escobar. Treff mich mit ner Bitch im Thai-Restaurant. OF Aslak-Flagge, Danger Zone, 1000 Grad. Du brauchst ne Waage, ich tick dir your Augenmaß. Schlag Alarm, denn mein Scheiß ist Hardcore. Ich hab nachgeladen, sag Hi zu der AK. Imperator, Aslak, Rinder. Ich schick eure Mütter auf den Strich für ein Fünfer, ihr Kinder. Was Technology, ich tick Crack, Kokain. Mach im Ghetto Profit. Was Rap, was Beef, was Black R&B. Du trägst du Rap und Baggies, du Wu-Tang-Kopie. Mach's auf New York Gangster, scheiß mal auf Method Man. Es ist OF, FFM, Kennex-Lang, Deutschland, Def Jam. King Haft macht die Mill, weil die Kassen klingen wie bei Wachter Simmel. An alle Händler, die dealen, an alle Aslaks, die gamblen und spielen. An die Banger-Gs und Gangs in der Siedlung. Knastgänger, das ist für die Gangster, die schießen. An alle Händler, die dealen, an alle Aslaks, die gamblen und spielen. An die Banger-Gs und Gangs in der Siedlung. Knastgänger, das ist für die Gangster, die schießen. Ich bin im Club wie IP. Du chillst mit Peter am Kiosk. Ich fahr Mercedes, du Fiat. Zieh dein Schnuffshit und Weed ab. Kriegst ein Pushkick mit meinem Reebok. Smoke bloß nicht hoch, du Tobias. Lass uns russisch Roulette spielen und du darfst anfangen. Doch statt Magnum lad ich die Shotgun. Treff mich in Hongkong, wo ich Jet Li boxe. Oder in Compton, wo ich Warren G klatsche. Auf geht's nach London, Haft ist in England. Buckingham Palace, Amoklauf mit der Handgun. Offenbach, Gangster, Aslak, Anführer. Haft ist Bandit, mach Schnapp, Kilogramm-Dealer. Handel mit Weed, Junge, tick deine Zwannies. Zieh's an der Blunt, schläfst ein und ich fick deine Mami. Es ist H-A-F-T. Der Schaf, der dein Arsch wegbläst mit ner AK-Brette. An alle Händler, die dealen, an alle Aslaks, die gamblen und spielen. An die Banger-Gs und Gangs in der Siedlung. Knastgänger, das ist für die Gangster, die schießen. An alle Händler, die dealen, an alle Aslaks, die gamblen und spielen. An die Banger-Gs und Gangs in der Siedlung. Knastgänger, das ist für die Gangster.